Vulkan ist die Bezeichnung für Vulkan. Gellend heult Garm vor Gniperhellir, es reißt die Fessel, es rennt der Wolf. Edda, der Seherin Gesicht. Mit Garm ist der Vulkan gemeint. Die Fessel reißt, das ist die Kraterwände spalten sich und der Wolf, die Lava, fließt aus. Der Himmelsberg birst, die Toten in ihm stehen zum Entsetzen der Lebendigen auf. Das heißt, die Mumien werden durch das Erdbeben aus ihren Grüften geschleudert. Siehe Johannes Offenbarung 20,13. Der goldstrahlende Tempel auf dem Himmelsberg stürzt zusammen und begräbt die hilfesuchende Menge der Gläubigen und den atlantischen Papst auf dem heiligen Stuhl Gottes. Die Häuser krachen zusammen, aus der Riesenstadt wird ein Trümmerhaufen und ein Feuermeer, in dem Tausende ein schreckliches Grab finden. Wer fliehen kann, stürzt voll Todesentsetzen ins Freie. Millionen fliehen zum Himmel um Erbarmen und Rettung. Siehe Psalm 104 und 107, aber vergebens. Wer scheinbar dem Tode von hinten entrinnt, den packt er von vorn mit zehnfacher Kraft. Viele suchen Rettung auf den Schiffen, aber der hohe Wellengang zerstört diese wie Glas. In wenigen fürchterlichen Tagen und Nächten zerbricht Allvater seine missratene Schöpfung wie ein Kind sein Spielzeug. Die Erdrinde senkt sich und birst. Die Fluten des Meeres rauschen herein und es brechen auf die Brunnen der Tiefe. 1. Mose 7, 11. Das Land senkt sich scheinbar und wird vom Meere bedeckt. Das auf den Erdkern einströmende Wasser wird in Dampf verwandelt und in riesenhaften Wolken zum Himmel geschleudert. Der Himmel birst, das heißt, die mit Dampf übersättigte Atmosphäre lässt diesen in unaufhörlichen, fürchterlichen Regengüssen niederprasseln. Siehe 1. Mose 7, 12 und 7, 19 bis 23. Die Berge werden zusehends kleiner und zerschmelzen wie Wachs. Siehe Psalm 97, 1 bis 5, Jesaja 40, 4 und Michael 1, 4. Schließlich werden alle hohen Berge mit Wasser bedeckt und alles Fleisch, Tier und Mensch ging unter. In einer Stunde war die Kultur von Jahrzehntausenden in die Tiefe versunken und die trüben, rauchenden und dampfenden Fluten des Ozeans wälzten sich über den Grabe von 64 Millionen Menschen. Siehe Johannes Offenbarung 18, 17. Entsetzt sahen die wenigen auf Schiffen Geretteten dem fürchterlichen Schauspiel zu und beklagten die Verluste an Gut und Menschenleben. Siehe Psalm 18 und 107. Die Insel Pascua, westlich von Chile, trägt auf der Spitze eine hohe Steinsäule. Ein in sie eingemeißeltes Menschenangesicht sieht traurig nach Norden. Die Steinsäule wurde nach der Sage von Geretteten der Gottheit zum Danke gesetzt. Auch Hesekiel schildert den plötzlichen Untergang von Atlantis. Siehe Hesekiel 27, 36 und 28, 19. Da diese Kapitel von der Stadt mitten im Meere reden, deren Grenzen mitten im Meere sind, siehe Hesekiel 27, 4, 27, 25, 27, 3 und 28, 8, deren Fürst auf dem Throne Gottes mitten im Meere, Hesekiel 28, 2, auf dem heiligen Berge Gottes, Hesekiel 28, 14, sitzt. Und da diese Stadt ausdrücklich als die bezeichnet wird, die im Lustgarten Gottes in Eden, Idafeld, Paradies und Reich an Edelsteinen aller Art ist, siehe Hesekiel 28, so kann damit nur Babylon auf Atlantis gemeint sein und sonst keine andere. Wir dürfen den Fälschern der Geschichte Atlantis dankbar sein, dass sie die treffenden Stellen stehen ließen und uns so die Geschichte von Atlantis überlieferten. Das Buch des Propheten Hesekiel scheint überhaupt wie die Offenbarung Johannes sich in der Hauptsache lediglich mit Atlantis zu beschäftigen. Freilich sind diese Berichte vielfach zerrissen, verändert und mit Einschiebungen der Fälscher vermengt. Bei den Mayas auf Yucatan wurde ungefähr vor 3500 Jahren ein Bericht über den Untergang von Atlantis geschrieben. Das Manuskript ist noch vorhanden und findet sich als Troano-Manuskript im Britischen Museum zu London. Nach ihm gestaltete sich der Untergang von Atlantis folgendermaßen. Im 6. Jahre Khan, am 11. Muluk im Monat Zag, fanden schreckliche Erdbeben statt, die ohne Unterbrechung bis zum 13. Shuen andauerten. Die Gegend der Schlammhügel, das Land von Mu, war das Opfer. Es wurde zweimal emporgehoben und plötzlich war es über Nacht verschwunden. Das Meer wurde fortwährend durch vulkanische Gewalten aufgewühlt. Infolgedessen hatte sich das Land innerhalb einer gewissen Grenze mehrmals an verschiedenen Stellen gesenkt und gehoben. Schließlich gab die Oberfläche nach und 10 Länder wurden voneinander gerissen und zerstreut. Unfähig, den gewaltigen Zuckungen gegenüber standzuhalten, versanken sie mit ihren 64 Millionen Einwohnern 8060 Jahre vor der Abfassung dieses Buches. Im Sagenschatz des alten Persien, der auch die Geschichte von Atlantis erzählt, wird ebenfalls die Mitteilung gemacht, dass Atlantis vor etwa 11.500 Jahren versunken sei. Eine gleiche Angabe findet sich in den indischen Geheimschriften nach den Forschungen von Blavatsky. Diese Berichte stimmen mit den übrigen Sintflutberichten der alten Kulturvölker, auch der gallischen und britischen, überein. Das ist auch ganz erklärlich. Kein geschichtliches Ereignis machte auf die damalige Menschheit auf Jahrtausende hinaus einen so großen Eindruck als der Untergang dieses Zentralpunktes der ganzen Welt. Ebenso zweifellos ist es, dass die auf Schiffen sich rettenden Augenzeugen der Weltkatastrophe die Schreckenskunde in alle Welt, besonders in die Kolonien Ägypten, Troja, Sumerien, Iberien, Italien, Amerika und zu den nordischen Ariern brachten. Nach den alten Sagen hat sich durch eine Arche, ein Schiff, nach Schweden ein Atlanta namens Belgama, nach Chaldea ein Xisuthrus, nach Indien ein Vaivasata, nach China ein Pairum gerettet und nach Griechenland der atlantische Priester Deukalion. Siehe Blavatsky 2, Seite 818. Es ist auch gut denkbar, dass wissende arische Astronomen die Erdbebenkatastrophe voraussahen, sich rechtzeitig auf Schiffe flüchteten und dort fern vom Strand das Unheil abwarteten. So erklärt sich ungezwungen die Sage von Noah mit der Arche. Ein kluger Mann mag seine Familie und Mundvorräte für viele Monate, dazu Tiere und Sämereien auf ein Schiff gebracht und sich gerettet haben. Siehe hierzu Psalm 18, 33, 42, 7 bis 8, 45, 65, 67, 89, 93, 96 bis 99, 103 und 107, die einen ganz deutlichen Hinweis auf die Vorgänge bei dem Untergang Atlantis enthalten, sind zweifellos ein Dankeslied Überlebender für ihre Errettung. Die biblische Erzählung von der Rettung einer Familie, Noah, findet sich in allen alten Sagen, auch in der griechischen und damit längst vor der Entstehung der Bibel. Die griechischen Überlieferungen lässt Deukalion und seine Gemahlin Pyra der großen Flut entgehen und zu Stammeltern eines neuen Menschengeschlechtes werden. Den Sintflutberichten in aller Welt schließt sich auch eine oberbayerische Sage an, nach welcher sich ein Menschenpaar vor der großen Flut auf den Watzmann gerettet hat. Siehe hierzu Dr. Sepp, Altbayerischer Sagenschatz 1876. Ein Wiederauftauchen von Atlantis und Lemurien, von welchen letztere manche Teile nur 75 Meter mit Wasser bedeckt sind, ist nicht mehr möglich. Die dahingehenden Prophezeiungen bezüglich der nächsten Jahre entsprechen nicht den astronomischen Tatsachen. Vielmehr ist die Sache nach Fischer und Hörbiger so: Der gegenwärtige Erdmond wird sich immer näher an die Erde heranschrauben, dieselbe schreckliche Eiszeit und andere Erscheinungen hervorrufen, wie sie in Abschnitt 2 geschildert wurden, und in etwa 1 Million Jahren sich auflösend auf die Erde niederstürzen. Dadurch wird aber die Wassermenge der Erde so vergrößert werden, dass Atlantis und Lemurien nie mehr auftauchen können, auch nicht bei der großen Rückflut, Vielmehr werden die Wohngebiete der Erde in der folgenden neuen mondlosen Zeit noch erheblich mehr verringert sein. Vermutlich ist das beobachtete langsame und scheinbare Sinken von Helgoland und der Gegend von Habeln an der Nordsee, etwa 5 cm in 100 Jahren, sowie das langsame Aufsteigen des Mittelwassers an den Pegeln der Rhein- und Nordseehäfen auf die kaum merkbare, wachsende und durch die Mondannäherung hervorgerufene Gürtelhochflut der Erde zurückzuführen. Damit hängt auch die langsame Verringerung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde zusammen. Vielleicht finden einst Wissenschaft und Technik ein Mittel, die todbringende Annäherung des Mondes zu verhindern.